ਸਰਦੀਆਂ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਪੰਚੇ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਪੰਚੇ ਸਰਦੀਆਂ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਅਦਪਤ ਸਮਾਈ ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ Gegen Ende unserer Sendung Sik Sangit Gurbani Kirtan, die Hauptragas in der indischen Sikh-Musik, mögen wir noch eine Frage beantwortet wissen. Wie steht es um die Zukunft des Sikh-Gesangs und der Gurbani Kirtans? Weltweit sind die in dieser Sendung vorgestellten Raga-Formen in der Sikh-Musik sehr geläufig. Der Gesang zeigt sich sehr vielfältig in der Verwendung des ältesten Gesangsstils, dem Drupad, und moderneren Khayal. Gewiss werden auch neue Entwicklungen Einzug halten. Am musikalischen Nachwuchs mangelt es nicht. Die Sikh-Jugend erfreut sich zunehmend der Kirtans. In der amerikanischen Sikh-Community ist festzustellen, dass man sich experimentierfreudig westlicher Stilelemente und elektrischer Instrumente bedient. Des Risikos einer Verwässerung und Qualitätseinbruchs in der musikalischen Ausbildung ist man sich bereits bewusst. Der Folkstil aus dem Punjab hat sich ein internationales Publikum zurückerobert und wird im Gurbani Kirtan neben den Elementen der indischen Klassik verwendet. In der Musikszene ist auffällig, dass es unter dem musikalischen Nachwuchs an Mädchen nicht mangelt, die auch das anspruchsvolle Instrument Sarangi erlernen, die indische Fiddle. Auf den großen Bühnen findet man aber fast ausnahmslos Männer, in dem typischen und eindrucksvollen Sikh-Look mit weißem Turban und langen Rauschebärten. Darum werden wir in einer gesonderten Sendung Musikerinnen, Sängerinnen, Instrumentalistinnen und Perkussionistinnen unsere besondere Beachtung schenken, als Fortsetzung der Serie Frauen in der indischen Klassik. Nach Raga Parbati als Nummer 30, wie zuvor gehört, kommen wir zum letzten Raga in der Ordnung des Guru Granth Sahib. Raga Chaichavanti ist die Nummer 31 und unser abschließendes Hörbeispiel zum Thema Sik Sangit, Gurbani Kirtan, die Hauptragas in der Sikh-Musik. Chaichavanti ist ein majestätischer Abendraga für die Spielzeit von 18 bis 21 Uhr. Dem Raga Chaichavanti wird als emotionaler Ausdruck Rasa Virag zugesprochen. Dieses Wort stammt aus dem Persischen und bedeutet sinngemäß eine große Anzahl von Feuer. Chaichavanti geht auf den Raga Chavanta im 14. Jahrhundert zurück. Er ist eine Mischung aus den beiden Ragas Bilawal und Sorat. Die Hauptnote Vadi ist die zweite Stufe Re und zweitwichtigste Note ist Pa auf der fünften Stufe. Chaichavanti ordnet man dem Kamatstat zu. Zu Raga Chaichavanti finden wir die Hymnen, die Banis im Guru Granth Sahib auf den Seiten 1352 und 1353. Nur vier Hymnen wurden von einem einzigen Guru verfasst. Von Tek Bahadur. Er nimmt konkret Bezug auf den Begriff Maya aus der indischen Philosophie. In der Vedanta beschreibt Maya die Illusion aus einem begrenzten, verblendeten Ich. Maya wird als Kraft des menschlichen Geistes gesehen, die Täuschungen hervorruft und Unwissenheit. Sind wir Menschen von unserem Ego nicht befreit, erkennen und verstehen wir die Realität nur physisch und mental. Diese von uns wahrgenommene Realität ist nur ein Traum, eine durch Maya bedingte Scheinmanifestation des unveränderlichen, verharrenden Seins. Solange wir meinen, die Welt mit unserem Denken zu erkennen, erkennen wir Brahma nicht, das Absolute. Das wahre Selbst, Atman, das eins ist mit Brahman, dem einen Ganzen, erkennen wir nicht. Um jedoch eins zu werden mit dem Ganzen, um Moksha als die Erlösung zu erreichen, muss Maya überwunden werden. Auf Seite 1352 aus dem Guru Granth Sahib heißt es: Meditate in remembrance on the Lord. Meditate on the Lord. This alone shall be of use to you. Abandon your association with Maya and take shelter in the sanctuary of God. Remember that the pleasures of the world are false. This whole show is just an illusion. Barbara Singh interpretiert uns Raga Chaitavanti aus der CD Rag Guldasta Volume 5 aus dem Jahre 2005. Mahalla Nama Ekunkar Satnam Karta Purukh Nirbho Nirvair अकाल मूरत अजूनी सैभं वरप्रसा Ah. ਦਿਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਮਝਤ ਨੇਰੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਮਝਦ ਨੇ ਰੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਣ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਣ ਕਹਾਂ ਜੈ ਭਾਜ ਰੇ ਦਿਤ ਜੈ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇ ਔਸਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਭਗਤ ਹੀ ਆਨ ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਆਨ ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਗਮ ਪਮ ਗ ਗਮ ਰੇ ਰੇ ਜਗ ਸਨ ਸਾ ਗਮ ਪਮ ਗ ਗਮ ਗ ਮਗ ਮਗ ਰਿਗ ਸਨ ਸ ਰੇ ਦਾਨੀ ਰੇ ਦਾਨੀ ਰੇ ਸਾ ਗਮ ਦਾਨੀ ਮਦਾਨੀ ਰੇ ਛਾਟ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਛਾਟ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ